بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, machen wir weiter mit der 22. Frage, in der es heißt, was ist der Beweis aus Koran und Sunna für die Bedienung des Gehorsam? Also, was ist der Beweis, dass Gehorsam eine Bedienung für La ilaha illallah ist? Und er bringt hier einen Koranvers und einen Hadith, ein bisschen wenig, weil davon gibt es eigentlich sehr, sehr viel im Koran, was diesen Gehorsam widerspiegelt. So sagt er, erwähnt den Vers aus Surat Luqman, Vers 22, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die feste Handhabe. Also wer sich Allah völlig hingibt, also wer ihm gegenüber gehorsam ist, ja, wer ihm gegenüber gehorsam ist, dabei Gutes tut, der hält eine feste Handhabe. Und der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch ist gläubig, bis sein Wille dem entspricht, womit ich gekommen bin. Bis sein Wille dem entspricht. Also, dass man gehorsam ist gegenüber Allah und seinem Gesandten. Und wenn diese Sache dann stimmt, inshallah ta'ala, dann stimmt auch die Bedienung für La ilaha illallah. So, keiner von euch ist gläubig, bis sein Wille dem entspricht, womit ich gekommen bin. Und es gibt andere Verse, die diese Sache auch beweisen. Aus Koran gibt es sehr, sehr viele Beweise. Wie zum Beispiel, dass, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, den Gläubigen gehört es nicht, wenn Allah und sein Gesandter etwas beschlossen haben, dass sie etwas anderes machen, sinngemäß. Dann ist Gehorsam, dass man einfach gehorsam ist. Und es gibt viele Beweise, darüber kann man viel aufzählen, inshallah ta'ala. Aber es geht hier, inshallah, darum, dass der Gehorsam ein Beweis für La ilaha illallah ist. Und dabei ist wichtig, dass der innere und äußere Gehorsam übereinstimmen. Also, dass man nicht äußerlich gehorsam ist, aber innerlich dagegen ist. Es muss beides übereinstimmen, inshallah ta'ala. Fa barakallahu fikum, jazakallahu khairan.